Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 15. Genau wie diese Männer hoffe ich im Vertrauen auf Gott darauf, dass er sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten auferwecken wird. Gott segne dieses Wort. Auferstehung. In diesem Bibeltext hier aus der Apostelgeschichte lernen wir mehr über die Auferstehung. Was es nun hier geschrieben steht, Paulus schreibt Auferweckung. Ja. Es geht hier um die Auferstehung. Und wichtig ist zu verstehen, dass die Auferstehung sowohl für Menschen sind, die sich Jesus Christus zuwenden als reue Sünder, und auch die, die sich abwenden. Von Jesus Christus, leider. Ja. Und das ist wichtig zu verstehen, dass das hier nicht nur die Meinung von Paulus ist, sondern dass dieses, was Paulus schreibt, eben auch bestätigt ist durch unseren Jesus Christus auch. Ja. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es nun nicht so ist, dass wenn wir sterben oder so, dass wir irgendwie aufgelöst werden oder in irgendeiner Energieform oder irgendwas anderes ins Nichts verschwinden, wenn wir sterben. Ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt uns, dass es eben eine Auferstehung gibt, sowohl für Leute, für Gläubige und Ungläubige. Also wie gesagt, Leute, die sich Jesus Christus zuwenden und Jesus Christus abwenden. Und dieses ist ganz wichtig zu verstehen, denn alles andere, die Auferstehung ist eben der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Und deswegen ist es so wichtig, diese Wahrheit zu Herzen zu nehmen. Und also ich lade euch ein, lest selber nochmal hier in der Bibel durch, was hier nun geschrieben steht. Was Paulus schreibt hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 15. Schaut mal, was unser Herr Jesus schreibt in den Evangelien, was da geschrieben steht. Das ist im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 28 bis 29, und auch im Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 31 bis 46. Ja, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass es eben die Auferstehung sowohl ja, körperliche, physische Auferstehung gibt am Ende, am jüngsten Tag, wenn Jesus Christus wiederkehrt. Wann das ist, das wissen wir nicht. Aber eben dann auch in der Offenbarung auch nochmal beschrieben ist. Das ist die Offenbarung, ja, das letzte Buch in der Bibel, ja, in der Offenbarung Kapitel 20, Vers 11 bis 15. Offenbarung Kapitel 20, Vers 11 bis 15. Und das soll uns nicht erschrecken, sondern das soll uns Mut machen. Denn das ist unsere Hoffnung, die wir haben, wir, die wir Jesus Christus folgen. Und soweit es geht, eben, dass wir festhalten an dieser Wahrheit und dass wir, dass das uns Mut macht, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen und aber auch, so wie uns der Heilige Geist ins Herz spricht, ja, dass wir das auch anderen Menschen mitteilen, die zuhören wollen. Ja, das ist, manchmal gibt es Leute, die sagen, oh ja, Jesus und so, ja, alles super, aber haben überhaupt kein Interesse an Jesus. Ja, sehr, sehr wichtig. Und das ist leider so, das sind Leute, deren Herzen so hart sind, dass sie eben auch überhaupt nicht nur Jesus als Gott im Fleische verneinen, und sogar ablehnen, aber überhaupt auch Gott ablehnen, manche. Oftmals nennt sich das Atheismus oder sowas, ja. Also das sind auch wieder Label, also Titel, die sich Leute selber geben. Die Wahrheit ist aber, dass wir Gottes Kinder sind, aber eben nur in und durch Jesus Christus, durch seine, was er für uns am Kreuz getan hat, das ewige Leben haben, die wir uns als reue Sünder Jesus Christus zuwenden und der Heilige Geist uns dann hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus zu wachsen. Und darauf kommt es an. Also, lasst euch nicht beirren. Lest mal selber durch diese Bibelverse, Bibeltexte. Ich wiederhole es nochmal. Apostelgeschichte, haben wir eben gelesen, Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 15. Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 28 bis 29. Matthäusevangelium, 25, Vers 31 bis 46. Und die Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11 bis 15. Und Gott segne euch. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort. Und wir sind so dankbar, dass du uns alles, was wir wissen müssen, gegeben hast. Auch, dass die Auferstehung da ist für Gläubige und Ungläubige, Menschen, die dir folgen, aber eben auch leider für Menschen, die dir nicht folgen und nicht folgen werden. Und wir beten aber für alle Menschen, dass sie dir folgen, so dass sie auch das ewige Leben mit dir auch haben können und nicht auf alle Ewigkeit von dir getrennt sind. Also sich selber von dir trennen. Ja, dafür beten wir. Und wir danken dir für dein Wort und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.